C. Übung 2. Wie ist das bei euch? 2a. Hanna und Abdullah unterhalten sich über Gastfreundschaft. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken im Text. Hallo Abdullah, wie geht's? Hallo Hanna. Gut, dass ich Sie treffe. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Klar. Was möchten Sie wissen? Samstagabend sind meine Frau und ich bei unseren Nachbarn zum Grillen eingeladen. Das ist sehr nett, aber wir haben ein bisschen Angst, dass wir nicht alles richtig machen, denn wir waren noch nie bei einer deutschen Familie. Das verstehe ich gut. Womit fangen wir an? Wann sollen wir dort sein? Wir wollen nicht zu früh, aber natürlich auch nicht zu spät kommen. Also, bei uns ist eine Verspätung von bis zu 15 Minuten in Ordnung. Später sollte man nicht kommen. Aber zu früh ist unhöflich und ganz genau pünktlich stresst die Gastgeber auch ein bisschen. Ah, gut. Was können wir denn schenken? Wenn man jemanden noch nicht so gut kennt, ist es immer am besten, Blumen und eine Flasche Wein mitzubringen. Okay. Übrigens, zum Thema Wein. Wir trinken doch keinen Alkohol. Denken Sie, unsere Nachbarn verstehen das? Natürlich. Vielleicht haben Sie sogar schon daran gedacht und bieten Ihnen gar keinen Alkohol an. Und wenn nicht, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn Sie höflich ablehnen. Ach ja, das mit dem Anbieten und Ablehnen. Wie ist das hier? Also, am besten sagen Sie ziemlich direkt, was Sie möchten. Wenn Sie sagen, nein, danke, bietet es der Gastgeber vielleicht kein zweites Mal an. Er sagt höchstens, wirklich nicht? Und das ist dann Ihre letzte Chance. Gut zu wissen. Und die Kleidung, was ziehen wir am besten an? Ein Grillabend ist nicht so förmlich. Ziehen Sie doch das an, womit Sie sich am wohlsten fühlen. Eine letzte Frage noch. Wann sollen wir nach Hause gehen? Beim ersten Abend vielleicht so zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr. Aber ich denke, das merken Sie selbst am besten. Nun wünsche ich Ihnen einen netten Abend. Danke und Ihnen ein schönes Wochenende.